Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. We have not stopped doing the devotional. Wir haben nicht aufgehört, Andachten zu machen. Every time I think of stopping, Daniel gets so upset, he doesn't let me stop. Jedes Mal, wenn ich daran denke, aufzuhören, ist Daniel so aufgebracht. Er lässt mich nicht aufhören. He loves it so much to bless the people. Er liebt es so sehr, die Menschen zu segnen. Such a nice guy, he loves to bless people. Er ist so ein netter Kerl, er liebt es, Menschen zu segnen. He told me today that he's a man after the heart of God, just like David was. Er sagte mir heute, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, so wie David es war. So guys, I'm going to do a new series now. So Leute, ich mache eine neue Serie. And the new series is about religion versus Christianity. Die neue Serie heißt Religion im Gegensatz zum Christentum. Now, this is something that's very, very important. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. When I came to Brazil, for instance, zum Beispiel, als ich nach Brasilien kam, I thought that Brazil has been destroyed by corruption. Dachte ich, dass Brasilien von der Korruption zerstört wurde. Now, corruption is a big problem in Brazil. Yes, I understand that. Korruption ist in Brasilien ein großes Problem. Das verstehe ich. But after a while living here, I've understood. Aber nachdem ich eine Weile hier gelebt hatte, verstand ich, that in reality, religion has destroyed more in Brazil than a corruption. Dass in Wirklichkeit Religion in Brasilien mehr zerstört hat als Korruption. So I'm going to talk about this in a series, how religion is terrible and how Christianity is wonderful. So werde ich in dieser Serie darüber sprechen, wie Religion abscheulich und Christentum wunderbar ist. I'm going to read a longish text here to start with and then we keep going throughout the week. Zum Anfang lese ich einen längeren Text und während der Woche gehen wir alles durch. And it's Luke chapter 13. Es ist Lukas Kapitel 13. And we read from verse 10 to 17. Und wir lesen von Vers 10 bis Vers 17. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. She was bent over and she could in no way raise herself up. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Look at this. Isn't that sad? Schau dies an. Ist das nicht traurig? 18 years, this woman was all the way bent over, crippled, and she couldn't walk up straight. 18 Jahre lang war diese Frau zusammengekrümmt und konnte nicht aufrecht gehen. When Jesus saw her, als aber Jesus sie sah, he called her to him and he said to her, woman, be you are loosed from your infirmity. Rief ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. And he laid his hands on her and immediately she was made straight and glorified God. Und legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. But the ruler of the synagogue answered with indignation. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, because Jesus had healed on the Sabbath and he said to the crowd, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu der Volksmenge, there are 6 days in which man ought to work, therefore come and be healed on them and not on the Sabbath day. 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. The Lord then answered him and said, hypocrite. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler. Does not each one of you on the Sabbath lose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? So ought not this woman being a daughter of Abraham whom Satan has bound, think of it, for 18 years be loosed from this bond on the Sabbath? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? I love the next sentence so much. Ich liebe den nächsten Satz so sehr. And when he said these things, all his adversaries were put to shame. Und als dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. And the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Look at what happened here. Schau, was hier passierte. First of all, this woman did not even come to be healed. She was just in the synagogue. Zuallererst, diese Frau kam nicht einmal, um geheilt zu werden. Sie war einfach in der Synagoge. And Jesus happened to see her. Und Jesus hat sie zufällig gesehen. And his compassion caused him to relieve the miracle. Und sein Mitgefühl veranlasste ihn, dieses Wunder freizusetzen. And these ridiculous hypocritical religious people, und diese lächerlichen, heuchlerischen, religiösen Leute, they immediately complained to the to everybody else, to these poor people. Beschwerten sich sofort bei allen anderen, den armen Menschen. They told them to come on another day. Sie sagten ihnen, dass sie an einem anderen Tag kommen sollen. Imagine this scene with me. Stell dir mit mir die Szene vor. How you walk around crippled and bent over like this is not easy. Zusammengekrümmt und unfähig, dich aufzurichten, zu gehen, ist nicht einfach. And they wanted to come in another day. Und sie wollten, dass sie an einem anderen Tag kommen. Instead of having love and compassion and caring for them, all they can do is criticize and complain. Anstatt Liebe, Mitgefühl und Fürsorge mit ihnen zu haben, ist alles, was sie tun können, zu kritisieren und sich zu beschweren. And this is so typical for religion. Und das ist für Religion so typisch. Religion will always criticize and complain. Religion kritisiert und beschwert sich immer. But Jesus was very clear. Jesus aber war sehr klar. He told them, you are such hypocrites. You will do things on the Sabbath that concern an animal, but you don't care about people. Er sagte, ihr Heuchler, ihr tut Dinge am Sabbat, was Tiere anbelangt, jedoch kümmert ihr euch nicht um die Menschen. You know, it's funny. Weißt du, es ist lustig. They said, you should come on another day because you must not work on the Sabbath. Sie sagten, du sollst an einem anderen Tag kommen, weil du an einem Sabbat nicht arbeiten sollst. Think about this. Denk darüber nach. The work that Jesus did took probably about 30 seconds. Die Arbeit, die Jesus tat, dauerte vermutlich etwa 30 Sekunden. He said, woman, you lose from your infirmity. He touched her and she was healed. And it was over. Er sagte, Frau, du bist erlöst von deiner Schwäche. Er berührte sie und sie war geheilt. Es war vorbei. So they complained about 30 seconds work, which was allowed to do on the Sabbath. Sie beschwerten sich über 30 Sekunden Arbeit, was am Sabbat nicht erlaubt war zu tun. But to take an animal from the stall, to lose it, to take it all the way to a place to drink, takes much more than 30 seconds. Ein Tier von der Krippe zu lösen, es den ganzen Weg zum Wasser zu führen, dauert viel mehr als 30 Sekunden. And religion will always do that. Religion wird das immer tun. Everything that brings life, religion will complain about. Religion beschwert sich über alles, was Leben bringt. Even though they will do things that are much worse. Sogar dann, wenn sie Dinge tun, die viel schlechter sind. But look at verse 17. Aber schau Vers 17 an. After Jesus said these things, und als Jesus dies sagte, the adversaries were put to shame, but the multitude rejoiced. Wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich. I love this. Ich liebe das. Wherever the life of Jesus is released, wo auch immer das Leben Jesu freigesetzt wird, religious people will always be ashamed, but the multitude will always be rejoiced. So werden religiöse Menschen immer beschämt sein, die Volksmenge wird sich immer freuen. So we need to learn to release the life of Jesus. Wir müssen lernen, das Leben von Jesus freizusetzen. Put religion to shame. Religion zu beschämen. And bring the multitudes to rejoice. Und die Volksmenge zum Jubeln zu bringen. I'll see you guys tomorrow. Ich sehe euch Leute morgen.